bald zur Rechten, bald zur Linken, lenkt sich mein verirrter Schritt. Bald zur Rechten, bald zur Linken, lenkt sich mein verirrter Schritt, lenkt sich mein verirrter Schritt. Bald zur Rechten, bald zur Linken, lenkt sich mein verirrter Schritt. Mit, gehe doch mein Heiland mit. Lass mich in Gefahr nicht sinken, lass mich in Gefahr nicht sinken, gehe doch mein Heiland mit. Lass mich in Gefahr nicht sinken, in Gefahr nicht sinken. Lass mich in Gefahr nicht sinken. Lass mich ja dein Weises führen, lass mich ja dein Weises führen, dein Weises führen, bis zur Himmelspforte spüren.